Check it out. We represent real hip hop music. All right? We don't play that bullshit. Aus wie Feinschmecker, die nicht auf Standard stehen. Feiern hart wie Rheinländer, Farben froh wie ein Punker. Gehen in uns, wenn das nächste Ding geplant ist und der Beat passt. Nachtschicht angesagt, kein Papier wie ein Vielfraß. Das ist echter Spielspaß. Nein, wir wollen gar nicht viel, nur eine Bühne, Boxen, Mics und ein Bierfass. Klares Ziel vor Augen, ich hoffe, dass es Blüten trägt. Live-Gigs und Jams, weil unser Herz nur für die Bühne schlägt. Jap, jap, wir drehen durch wie bei einer Fastnacht. Bouncen hat den Takt, der Bass niemals abflacht. Weil das Teil Krach macht und dir aufs Dach klatscht. Wir sind erst zufrieden, wenn ihr brüllt. Die geht krass ab, voller Leidenschaft. Mit nem Ziel in meinem Hinterkopf. Werde nie aufhören, hab immer mehr auf solche Dinger Bock. Oh, WL ist endlich wieder stolz auf Min und Bielefeld. Stellen jetzt alles auf den Kopf, ist sogar meine Zielgewelt. Zeit ist relativ der Raum, egal. Ich sitze wieder hier zum zigtausendsten Mal. Ich mach die Augen zu, yep, und schweif wieder ab. Bin in meiner Welt gefangen, setze Rhymes auf den Takt. Zeit ist relativ der Raum, egal. Ich sitze wieder hier zum zigtausendsten Mal. Ich hab wieder nen Lauf, mach mein Traum einfach wahr. Egal was heute noch geht, Mann, ich schraub ein paar Bars. Erfind das Wagenrad nicht noch einmal. Doch du kannst sagen, was du willst, Mann. Ich setz mich hin, fahr mal'n Film und drop nen Part. Zeit auf Traum, wenn mal doch nicht, der Kopf nicht frei. Der Moment grad da, Augen zu und block mich ein. Brauch kein Grund, nein, ich tu's einfach. Hier trifft eiserner Wille gerade auf puren Eifer. Betrunken gute Zeiten und immer dabei zu wachsen. Jahrelang gereift, diesen tiefen Bund kann keiner kappen. Rappen ist wie Kampieren. Runterfahren, puppel gerade Raps aus meinem Stamm. Menschen 100 Mal, bin wie so ein Vampir. Werde nachts jetzt richtig wach. Dreh mir ne Blunt, yeah, mach Raps in der Wissenschaft. Es kam der Panzerstaff, dann der für Unbeschild. Stunde 0 vor 8 Jahren, das Ende noch ungewiss. Ich nehm die nächste Runde, mach das Ding mit Zendo klar. 9 Tracks, bei denen jede Line berechtigt war. Zeit ist relativ der Raum, egal. Ich sitze wieder hier zum zigtausendsten Mal. Ich mach die Augen zu, yep, und schweif wieder ab. Bin in meiner Welt gefangen, setze Rhymes auf den Takt. Zeit ist relativ der Raum, egal. Ich sitze wieder hier zum zigtausendsten Mal. Ich hab wieder nen Lauf, mach mein Traum einfach wahr. Egal was heute noch geht, Mann, ich schraub ein paar Bars. Mann, hier wächst halt noch was, schweiß ein Text da aufs Blatt. Mir egal was du und der ganze Rest dazu sagst. Daten, Rap und wer uns kennt, kann das bestätigen. Schenken viele gute Strahlen, doch nur die wenigsten. Anti-Stani-Beats, Anti-Rap als Ego-Push. Anti-Beef, pro-konstruktiver Redefluss. Pro-Musik, probieren viel, bleiben produktiv. Fahren unser Programm und sehen es ausschließlich positiv. Zeit ist relativ der Raum, egal. Ich sitze wieder hier zum zigtausendsten Mal. Ich mach die Augen zu, yep, und schweif wieder ab. Bin in meiner Welt gefangen, setze Rhymes auf den Takt. Zeit ist relativ der Raum, egal. Ich sitze wieder hier zum zigtausendsten Mal. Ich hab wieder nen Lauf, mach mein Traum einfach wahr. Egal was heute noch geht, Mann, ich schraub ein paar Bars.